Du, und nicht, dass ich da drin selber gut wäre. Ich bin in Quizfragen und Ähnlichem katastrophal schlecht. Bei Jauch. Okay, gut. Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurz vom Vernach. Heute erzählt die Regeln mal der Jürgen. Weißt du, was echt mal geil wäre, wenn ich einfach das Heulen anfangen würde? Oder wenn du den Podcast hinterher schneiden würdest, dann könntest du das einfach wegschneiden. Ja. Und los geht's. Erzähl uns die Regeln. Nein. Jürgen, nein. Jürgen, nein. Erstens. Wie viele Hinweise gibt es? Es gibt keine Regeln. Erstens. Nein, komm, die Regeln müssen sein. Überleg mal, vielleicht hört jemand das erste Mal diese Folge. Ach ja, und? Die Leute sind doch nicht doof. Der soll dann bei der letzten Folge nochmal reinhören. 10 Hinweise, die Person muss tot sein. Ich zieh's durch. Dominik, hast du wirklich 10 Hinweise? Ja. Sei ehrlich. Ja, ich hab 10 Hinweise. Ja, das ist ungewöhnlich. Ich habe 10 Hinweise und ich habe noch 3 Fakten, die ich hinzubringen möchte. Aber das sind schon wieder Hinweise zusammengefasst, oder? 2 in 1. Nein, ich bin wirklich schön. Davor. Kennt denn jemand? Ist er auf dem Geldschein? Ich weiß nicht, ob er auf dem Geldschein ist. In solchen Kategorien denke ich nicht. Aber Geld ist ein gutes Stichwort. Aus finanziellen Gründen blieb mir ein Studium zunächst verwehrt. Ich arbeitete also anfangs als Bilanzprüfer. Du hast es ein bisschen mit den Finanzen. Zahlen. Aber das ist wie mit Kriegen. Irgendwie ist das Thema immer wieder da. Ja. Bilanzprüfung, Krieg, irgendwie. Ich würde sagen, Steuern sind immer gleich. Ja. Taxes never changes. Meine 1953 geschlossene Ehe hielt nur 6 Monate. Das ist nicht lang. Hui. Ne. Was dann passiert? Dann hat er sich scheiden lassen. Hat er sich scheiden lassen? Oh, ich gesagt, das ist ein ES. Sie haben es aber beide überlebt. Ja, gezielt Zwischenfragen, das ist meine Stärke. Also nicht, ja, Wissen ist es offensichtlich nicht, aber ja. Leute aus dem Konzept bringen, Gesichter lesen, sowas. Vor allem Dominik's. 1908, oder Jürgen selber. 1988, im Alter von 71 Jahren, wurde bei mir mal noch rechnen. Kinderlähmung diagnostiziert. Kommt die hier? Sodass ich später auf einen Rollstuhl angewiesen war. Ist tatsächlich interessant, weil das hat mir schon mal und ich war schon mal ähnlich entsetzt, dass es noch sein kann, dass du eine Kinderlähmung in so einem späten Alter erst hast. Kommt mir irgendwie bekannt vor, ja, tatsächlich. Ja. Der Name impliziert so, ja, das kannst du bis 12 kriegen, ne, und dann ist Schluss. Aber du kannst auch mit 88 noch Kinderschokolade essen, also warum sollst du nicht Kinderlähmung kriegen? Das finde ich ist das geschmacklos, echt. Kinderschokolade finde ich eigentlich ganz lecker. Viertens, der Tsunami vom 26. Dezember 2004 zerstörte meine Tauschschule bei Hikaduwa an der Südwestküste Sri Lankas. Sie wurde wenig später wieder aufgebaut. Der hat mit fast 100 Jahren noch eine Tauchschule? Das ist so ein Zeitreisender. Das wäre auch mal mega verwirrend. So ein Typ so, ja, ich, im Jahr 1200 habe ich geheiratet. Aber ich muss mal im Jahr 800 habe ich mich scheiden lassen. Der Doktor. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, dass ich gar nicht sicher war, dass der dann noch, ob der noch gelebt hat, aber seine Tauchschule, die er halt geführt hatte am Schluss. Ja, also muss man mal kurz Fairness halber dazu sagen. Jules Verne. Nein. Meine Wahlheimat verlieh mir in Höchstnorden den Stolz Sri Lankas. Also quasi da gelebt in der Wahlheimat. Zudem war ich unter anderem auch Commander of the Order of the English Empire. Da stoßen wir auch immer wieder drüber. Und Ritter bzw. Sir. Wie viele Wale hat er denn besessen in seiner Wahlheimat? In Sri Lanka? Gibt es in Sri Lanka Wale? Ich weiß nicht. Kleine Schwerthaarwale wahrscheinlich. Seine Wahlheimat ist. Ich glaube, er hat da keine Wale. Er hatte keine Wale. Hatten wir Ernest Hemingway schon mal? Ja, ne? Ja. Der ist es nicht. Ne? Das hatte ich auch tatsächlich. Wer ist denn nach Sri Lanka ausgewandert? Die Idee, einen Schriftsteller, ist, finde ich, gar nicht so schlecht. Das ist so quasi, ja. Was heute der digitale Nomade ist, ne, war früher der Schriftsteller. Naja. Die digitale Nomade. Ja, weil der kann auch im hohen Alter noch relevant sein und so abgefahrene Hobbys nebenher noch gern haben. Ja, das passt gut. Sechstens. Und sowas ist halt immer geil. Noch viel mehr, als dass ich irgendwie Order of the English Empire war. Sowohl ein Asteroid als auch eine Dinosaurierart wurden nach mir benannt. Mhm. Da hast du es echt geschafft. Habe ich jetzt es gibt aber eine Fliegenart, die nach Arnold Schwarzenegger benannt ist. Habe ich jetzt auch schon gelernt, dass so Asteroiden und Mondkrater und so, da muss man jetzt nicht so viel leisten, dass man sowas tatsächlich kriegt. Ja, ja. Boah, wer könnte denn das sein in dem Jahrzehnt? Ich bin ja auch nicht ganz unschuldig, was so Hinweise, die niemandem was bringen, angehen. Die aber dann im Nachhinein halt irgendwie geil sind, was, der hat eine Tauschschule gehabt auf Sri Lanka. Tatsächlich war das der erste Hinweis, der euch nur annähernd in die richtige Richtung hätte schon bringen können. Und der Hinweis Nummer 7 kann euch annähernd in die richtige Richtung bringen. Der alte Mann und das Meer. Der Nein, passende. Das ist ja hier Dings. War ja Hemingway. Aber geht ja nicht, genau. Ich war einer der ersten, welche die Idee, geostationäre Satelliten zur technischen Kommunikation zu nutzen, beschrieb und durchrechnete. Der geostationäre Orbit wird im englischen Sprachraum auch mein Nachname Belt, beziehungsweise also mein Nachname Orbit genannt. Oh, schon mal gehört. Pah. Aber jetzt müsste man sich erinnern. Eieiei. Arthur C. Clarke. Nee. Ja, ich wollte sagen, ja. Super. Ja, weil über ihn bin ich auch gestolpert, tatsächlich bei der Recherche für unsere letzte 8-Folge. Tatsächlich. Hört die ganze Tauchschule. Hört die ganze Folge. Ja, schön. Achtens, mit Isaac Asimov und Robert A. Heinlein wurde ich oft zu den Big Three der englischsprachigen Science-Fiction gezählt. Literatur, ja. Speaking of drei, neuntens von meinen drei Gesetzen, in Anführungszeichen, hat insbesondere das dritte nicht nur innerhalb der Science-Fiction-Literatur den Charakter eines Sprichworts erreicht. Das dritte Zitat lautet, jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Ja, das ist ein sehr schönes Zitat. Und zehntens, und das ist ein typischer Fall von, da wäre ich vielleicht drauf gekommen, mein bekanntestes Werk entstand in Zusammenarbeit mit Stanley Kubrick. 2001, ja. Odyssee im Weltraum. Ist das wirklich das bekannteste von ihm? Ja. Ui, okay. Also tatsächlich, witzigerweise gibt es da irgendwie noch drei Folgebände, die verfilmt wurden. Ja. Das wiederum wundert mich jetzt nicht. Ich hatte das Gefühl einfach, da war noch so viel zu erzählen. Aber gab es da nicht tatsächlich Überlegungen, Nachfolge zu machen? Keine Ahnung, ich fand den so arschlangweilig. Und ich habe den tatsächlich, gesehen. Die drei Bemerkungen, die ich noch hatte, eins davon ist jetzt schon weg, weil ich das dritte Gesetz nicht genannt hätte an der Stelle, weil das so einfach gewesen wäre, aber die anderen beiden und das zweite ist so schön damit hoffentlich zu schließen. Wenn ein angesehener, aber älterer Wissenschaftler behauptet, dass etwas möglich ist, hat er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit recht. Wenn er behauptet, dass etwas unmöglich ist, hat er höchstwahrscheinlich Unrecht. Finde ich nett. Ja, und ein weiteres schönes, und das passt wirklich ganz hervorragend zu der 8-Folge, die wir eben vorher aufgenommen haben. Der einzige Weg, die Grenzen des Möglichen zu finden, ist, ein klein wenig über diese hinaus in das Unmögliche vorzustoßen. Oh, schön. Sowas gefällt mir. Ja, das ist auch ziemlich unmöglich, dass ich das schon beim wievielten Hinweis gelöst habe. Ich finde, das beweist das ganz gut. Das hat nichts mit 2001 zu tun. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Ich kann das nicht tun. Philipp, magst du nochmal die Regeln erklären? I'm out like Jordan. Dann drücke ich jetzt einfach auf Stopp. Ciao.